Ein Vogel wollte Hochzeit machen in der grünen Walde. Tideralala, tideralala, tideralala. Die Trossel ist der Bräutigam. Die Amsel ist die Braute. Tideralala, tideralala, tideralala. Tidralala. Der Auerhahn, der Auerhahn, der war der fromme Herr Kaplan. Tidralala. Die Gänse und die Ahnen, die waren die Musikanten. Tidralala. Der Pau mit seinem bunten Schwanz macht sich der Braut den ersten Tanz. Tidralala, tidralala, tidralala. Die Puten, die machten breite Gruten. Tidralala, tidralala, tidralala. Frau Mutter war die Eule. Der Kiebitz, der Kiebitz, der macht den allerschönsten Witz. Das Kindlein, das führt das Paar zur Kammer rein. Tidralala, der macht die Fensterladen zu.